1980 in Algerien floh er mit 10 Jahren vor dem Bürgerkrieg nach Deutschland, lebte mit seinen Eltern im Asylbewerberheim in Darmstadt. Als Freestyle-Rapper machte er sich bald in der Szene als Afro-Hesse einen Namen. Doch dann wurde sein Asylantrag abgelehnt. Die Eltern und Geschwister durften bleiben, er sollte abgeschoben werden. Doch Afro-Hesse entzog sich der Abschiebung, floh ins Exil nach Paris, fand Zuflucht bei algerischen Rappern. Bis heute verbringt er die meiste Zeit im Ausland, dort, wo heute die Vorstädte brennen. Paris brennt die Straßen und in Deutschland brennen die Herzen. Wir kennen uns seit vielen Jahren, hatten viel Spaß zusammen. Ich hab mit dir an der Seite mit Rappen angefangen. Weißt du noch damals, auf diesem Hip-Hop-Boot, das erste Mal, dass DKS vor anderen Leuten float. Bis du gehen musstest, haben wir zusammen abgehangen. So viele Leute sind auf deinen Partys abgegangen. Du hast die Großen hier zu uns in unsere Stadt geholt. Du hast noch weitergemacht, wenn es sich fast nicht lohnt. Dann wollten sie dich holen, du musstest fliehen von hier. Alle verlassen und einfach alles verlieren von hier. Freunde, Familie sind hier, doch dieses Land ist tabu. Wir sprengen die Grenzen mit Tracks von unserer Crew. Afro Hesse, wir stehen hinter dir. Ganz Deutschland hört jetzt endlich die Debüt. Ich mache es publik und bring es in die Presse. Sprüh es an die Wände, free Afro Hesse. My man, yo, ich geh ans Mikro und erzähl deine Geschichte wie von Emily Rose. Wird es bald dazu einen Film geben? Du hast ein hartes Leben, doch du bist stark im Nehmen. Die Leute konnten es auch schon in der Juice lesen. Der verschollene Immigrant ist zurück von hier bis nach Paris. Wir vergessen dich nicht, es hängt immer noch Beat Launch Flyer an meiner Wand. 2002 war deine letzte Party in diesem Land. Die Bullen wollten dich verknacken in Abschiebehaft und die nächste Station war der algerische Knast. Habibi musste fliehen und egal was du tust, du hattest schon immer Talent, deinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Ich weiß genau, es wird eine Zeit kommen, wo der verlorene Bruder und ich wieder zusammen am Mic bomben. BZ zeigen großes Interesse, ich reiß laut aus dem Fenster, free Afro Hesse. Meine Leute, dies ist hier für euch mit neuen Sprache des ersten Mal Deutsche. Passe auf im Unterricht, er rastete aus, denn er lebte im Unterschicht. Und alle deutschen Kids zeigten mit dem Finger auf ihn herab. Sie nannte Kanak, wann haust du endlich ab? Er hat es nie leicht gehabt, er machte sich mit 15 das erste Mal ein Namen. Er hat es genossen, wenn die Massen zu seinen Jams kamen. Er macht es für die Liebe zur Musik, denn sein Alltag war viel schlimmer als Krieg. Sein größter Feind war die deutsche Ausländerpolitik. 2000 war der gesigned, aber daraus scheiße die Justiz. 03 hat sein Mama heftig geweint, weil er das zweite Mal von ein Land flieht. 05 kam sein Album raus, was jede liebt. 06 riechen seine Freunde endlich Hoffnung, weil die Gerechtigkeit am Ende eh siegt.